Live. Reportage. Naturally, this textile sector is called the moving industry. Die Textilindustrie ist ein sehr schnellliebiges Geschäft. Sie ist ständig in Bewegung. Sie begann in Europa, wanderte dann nach Asien, insbesondere nach China. Zuletzt waren die anderen asiatischen Länder stark im Kommen. Vietnam, Bangladesch, auch Kambodscha holt auf. Aber jetzt kommt ein ganz neuer Standort dazu: Afrika. Und gerade auf Äthiopien richten sich die Blicke der Investoren. Wir haben uns eine klare Vision gesetzt, dass Äthiopien das neue Produktionszentrum Afrikas werden soll. Of making Ethiopia the manufacturing hub of Africa. Hallo zusammen, ihr hört die 1Live-Reportage. Ich bin Jörn Beer. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr mal in euren Klamotten auf die Etiketten guckt, was steht da drauf? Made in China bestimmt, made in Bangladesch bestimmt auch. Aber wer von euch trägt was, das in Äthiopien hergestellt wurde? In Zukunft werden das immer mehr Leute sein, heißt es, denn dieses Land im Osten von Afrika ist der neue Lieblingsstandort der Investoren im Modebusiness. 1Live-Reporter Frederik Fley guckt sich für uns diese Textilproduktionsindustrie vor Ort an. Frederik, warum ist ausgerechnet Äthiopien jetzt wirklich der neue Spot und wer erklärt dir das gerade? Ganz einfach, die unterbieten die Billiglöhne von Ländern wie Bangladesch, indem sie ihren Arbeitern wirklich gerade mal ein Viertel der Löhne zahlen. In China verdienen Arbeiter sogar mehr als 10-mal so viel. Ein Grund, warum in Äthiopien jetzt wirklich in kürzester Zeit zig Textilfabriken aus dem Boden gestampft werden und auch hunderttausende Arbeitsplätze entstehen. Wirklich ein unglaublicher Boom. Und der das gerade erzählt hat, das ist der Chef der äthiopischen Investment Commission. Okay, also hunderttausende neue Arbeitsplätze. Klingt ja erstmal gut für so ein armes Land wie Äthiopien, das eines ist, aber noch niedrige Löhne als in den anderen Ländern. Das kann ja wirklich nur bedeuten, dass man von so einem Job wirklich nicht leben kann, ne? Ja, leider. Die Näherinnen und Näher in Äthiopien verdienen mit ihrer Arbeit, und das ist echt krass, oft gerade mal 1 Euro am Tag. Und weil hier bei uns ja billige Klamotten von der Stange Alltag sind, da schließe ich mich auch ein, finde ich es schon wichtig zu wissen, wer eigentlich die Menschen sind, die unsere Billigklamotten produzieren und natürlich auch unter welchen Bedingungen die das machen. Seit dem Einsturz der Fabrik Rana Plaza in Bangladesch mit über 1000 Toten weiß man ja, wie katastrophal da teilweise die Arbeitsbedingungen sind. Schwer vorstellbar also, wie die Arbeitsbedingungen in Äthiopien sind, wo ja noch billiger produziert wird. Und genau das willst du rausfinden in Äthiopien vor Ort. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass man da nicht einfach so in die Fabriken reinspazieren kann. Nee, also da reinzukommen, das ist echt tricky. Als Journalist ziemlich unmöglich, als interessierter Tourist genauso, weshalb ich undercover in die Fabriken reingehe, getarnt als potenzieller Großinvestor. Das öffnet vor Ort so ziemlich jede Tür. Undercover, unterwegs im neuen Traumland der Billigtextilien. Die 1Live-Reportage heißt heute Fast Fashion in Äthiopien. Ich bin gespannt. Die Einkaufschefs sehen heute Äthiopien an zweiter Stelle, nach Bangladesch und noch vor Myanmar und Vietnam. Die Wachstumsraten in Bangladesch schwachen etwas ab. In Äthiopien entwickelt sich das jetzt sehr dynamisch. Viele Unternehmen aus den traditionellen Produktionsmärkten wie China, Bangladesch, Indien, die da jetzt ganz stark investieren und das wirklich als einen Zukunftsmarkt sehen. Äthiopien gehört die Zukunft, zumindest in der Textilindustrie. Ihr hört die 1Live-Reportage. 1Live-Reporter Frederik Fleig nimmt uns heute mit in den Osten Afrikas. Frederik, habe ich das gerade richtig verstanden? Selbst die Länder, die wir bisher mit Billigproduktionen in Verbindung bringen, produzieren jetzt in Äthiopien? Genau, das sagt zumindest Saskia Hedrich von der Unternehmensberatung McKinsey. Die machen jedes Jahr Befragungen mit Textilunternehmen aus aller Welt und wollen wissen, wo geht's denn als nächstes hin? Äthiopien gilt da wirklich als der neue Standort der Zukunft, eben weil es billiger ist als Asien, weshalb inzwischen überall im Land riesige Industrieparks aus dem Boden gestampft werden. Und zwar unter anderem sogar eben von Unternehmen aus Bangladesch und Co. Und diese Parks will ich mir angucken. Ja, bei Park denkt man vielleicht immer noch an schöne grüne Wiesen und Bäume und so, aber ganz so gemütlich wird es da für dich vermutlich nicht. Nee, und diese Parks sind auch wirklich komplett umzäunt und werden bewacht. Einfach reinspazieren ist nicht. Wer in die Parks will, der muss erstmal in Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien, zur Ethiopian Investment Commission. Die ist verantwortlich für alles, was in Äthiopien im großen Stil produziert und verkauft wird. Also ob jetzt Kaffee oder Schnittblumen oder eben auch Klamotten. Wer in die Industrieparks will und die von innen sehen will, der muss an denen vorbei. Das heißt, das ist deine erste Anlaufstelle, die Ethiopian Investment Commission. Genau, von meinem Hostel sind es bis zu denen auch gerade mal 2,5 Kilometer mit dem Minibus, also so eine Art VW-Bulli in mega abgerockt und 21 Äthiopiern bin ich trotzdem gefühlt ewig unterwegs. Wie groß ist dieser Bulli? Er ist nicht groß, aber passen viele Leute rein. Denn Addis Abeba ohne Stau, das gibt's eigentlich nicht. Zwischen 3 und 5 Millionen Menschen leben in der Stadt. Wie viele genau, das weiß niemand. Die Stadt hat für mich echt sowas von einer überdimensional großen Baustelle. Viele Häuser sind auch echt krass runtergekommen. Die Investment Commission sieht dagegen ziemlich modern aus. Also Investment Commission, da muss ich sagen, das läuft jetzt sicher nicht so, hallo, ich bin der Frederik aus Deutschland, ich würde gerne mal gucken, wo meine Klamotten so herkommen. Nee, das ist alles ein bisschen tricky. Als Tourist lassen die einen auf keinen Fall in die Parks, warum auch. Das Ding ist nur, als Journalist leider auch nicht. Äthiopien lag die letzten Jahre, was die Pressefreiheit angeht, von allen Ländern weltweit immer auf den letzten Plätzen. Dazu gab es auch echt viele Fälle von Journalisten, die laut Reporter ohne Grenzen im Gefängnis gelandet sind, weil ihre Recherchen oder ihre Meinung gewissen Leuten nicht gepasst hat. Und ja, schlechte Presse. Über die Textilindustrie, die will hier keiner. Das ist jetzt wenig überraschend. Wie willst du in die Parks kommen? Als Investor, ich habe mir von der Firma eines Verwandten ein Schreiben mit Official-Stempel aufsetzen lassen. Ohne den geht hier gar nichts. Inhalt grob, das ist Frederik Fleig, gesendet von einem großen deutschen Investorenkonsortium. Richtig, richtig viel Kohle dahinter. Versorgen Sie ihn mit allen Informationen. Wir überlegen, in Ihren Textilfabriken zu investieren. Okay. Man muss also so ein bisschen tricksen. Die Story tischst du da wem auf? Erstmal vielen Security-Typen, Sekretärinnen und Vorarbeitern, bis ich dann nach etlichen Stunden zu Mr. Temesken vorgelassen werde, wenn wir es ganz korrekt machen wollen, dem Deputy Investment Commissioner. Wichtiger Typ. Ja, er ist da so mit das höchste Tier in dem Laden, was auch dazu führt, dass ich auf dem Weg zu seinem Büro nicht mehr so ganz entspannt bin. Hallo. Excuse me, I would like to see the industrial parks. In which? Sixth floor? Sixth floor, sixth floor. Am second hallo. Was ich jetzt gerade merke, ist schon ein Unterschied, ob man hier großkotzig am Telefon erzählt, man ist gesendet von einem norddeutschen Investorenkonsortium mit Millionensummen im Hintergrund oder hier jetzt gleich face-to-face vor so einem Investmentchef zu stehen. Heißt, ich habe ein bisschen Bammel. Das hätte ich jetzt echt an deiner Stelle auch. Du triffst aber jetzt also diesen wichtigen Typen. Wie muss ich mir den vorstellen? Feiner Anzug, Brille, kurzes Haar und ein ziemlich schickes Büro mit Blick über die Stadt. Nach etwas Smalltalk zeige ich ihm dann meine Investorendokumente. Dass die Firma aus Deutschland so gar nichts mit Klamotten zu tun hat, das checkt er zum Glück nicht und ist dann offen für meine Fragen. Die erste, warum glauben Sie, dass Äthiopien der neue Standort für die weltweite Textilproduktion sein wird? Die Regierung arbeitet aggressiv an neuer Infrastruktur. Wir haben uns eine klare Vision gesetzt, dass Äthiopien das neue Produktionszentrum in Afrika werden soll. Und das sagen wir nicht nur so, sondern wir zeigen das auch durch unsere Investitionen in die Infrastruktur. Den Bau von Industrieparks, Schienennetze, Flughäfen, Staudämme, nur ein paar Dinge, die man da nennen kann. Railways, Airports, Development and Hydroelectric Dams. Du hast gerade auch schon von diesen Industrieparks gesprochen, die so riesig sind. Kannst du uns irgendwelche Dimensionen nennen? Die Dinger sind wirklich so groß wie mehrere hundert Fußballfelder. Und Temesken erzählt mir, dass es bis 2025 mehr als 30 davon geben soll. Das soll 350.000 neue Jobs bringen. 1,3 Milliarden Dollar wurden schon in das Projekt investiert. Das Geld kommt zu großen Teilen von chinesischen Investoren. Und welche Firmen produzieren dann da oder sollen das mal machen? Also wirklich die Big Player im Textilbusiness, ob jetzt H&M, Calvin Klein, Levis, Calcedonia, aber auch Kick, Aldi und Lidl. Und es sind echt noch viele mehr, eben Firmen aus Europa, aus den USA, aber wie gesagt, sogar Firmen aus Bangladesch, Indien und China sind da am Start. Und der Hauptgrund dafür, dass sie kommen, ist, weil die Produktion vor Ort so billig ist. Ja, das ist der Hauptgrund. Äthiopien hat zwar auch strategisch echt eine gute Lage, also man ist da durch Schiffe und Flugzeuge relativ nah an Europa dran, aber auch nicht so weit weg von Asien. Dazu kommt, dass hier die gesamte Produktion wirklich im selben Land ablaufen kann. Also man kann hier Baumwolle anbauen und direkt verarbeiten, wirklich bis zum fertigen T-Shirt. Und dann spielt auch noch die äthiopische Regierung eine große Rolle, denn die erlässt den ausländischen Investoren Steuern und Zölle. Aber ja, das Allerwichtigste sind die billigen Arbeitskräfte, denn hier wird oft nur ein Viertel von den Löhnen in Bangladesch gezahlt. Und die sind ja auch schon krass niedrig. Ja. Auch Temesken argumentiert mit der Arbeitskraft. the labor force that we have. Die Arbeitskraft, die wir hier in Äthiopien haben, mit mehr als 110 Millionen Einwohnern, spielt eine wichtige Rolle. 60-70% der Menschen hier sind sehr jung, im besten Arbeitsalter und dazu gut zu trainieren. Dieses Potenzial müssen wir nutzen, um Äthiopien zu einem Produktionszentrum zu machen. Und klar, wir haben hier sehr niedrige Löhne, die nach und nach sicher steigen werden, aber aktuell ist das ein starker Punkt, der Firmen dazu bringt, hier in Äthiopien zu investieren. It is one important variable for investors to consider investing in Ethiopia. Wenn wir zu den Parks gehen, zum Beispiel zum Hawassa Industriepark, da suchen die meisten Arbeiter nach Mitbewohnern. Ohne Mitbewohner kommen sie mit ihrem Gehalt nicht hin. Es ist einfach nicht genug. Bei Frauen reicht das Geld nicht mal für Binden oder Tampons. Das sind die Arbeitsbedingungen in der Billigtextilproduktion in Äthiopien, dem kommenden Boommarkt der Branche. Ihr hört die 1Live-Reportage. Unser Reporter Frederik Fleig ist für uns als Fake-Investor in Äthiopien unterwegs. Sein Ziel, rausfinden, wo die Klamotten, die wir in unserem Körper tragen, eigentlich herkommen. Und im besten Fall will er natürlich einen Einblick in die Fabriken selbst bekommen. Die sprießen in Äthiopien nur so aus dem Boden, denn nirgendwo kann man billiger produzieren als da momentan. Frederik, wir haben es gerade gehört, natürlich geht das auf Kosten der Arbeiterinnen und Arbeiter, ne? Leider ja. Und Masho Berihu, der Mann, den wir da gerade gehört haben, der muss es wissen. Er ist nämlich Leiter des SETU. Das ist der Dachverband der äthiopischen Gewerkschaften. Er empfängt mich in seinem kleinen Büro im Zentrum von Addis Abeba. Kleiner Holztisch, Poster an der Wand, Ziel der Gewerkschaften, bessere Arbeitsbedingungen für die Hunderttausenden von Menschen, die in Äthiopien Klamotten für den Westen produzieren. Was sagt er denn? Also wieso werden da so niedrige Löhne gezahlt, beziehungsweise wieso kommen diese Firmen damit durch? Naja, man muss in Äthiopien schon froh sein, wenn man überhaupt einen Job hat. Wirklich verlässliche Zahlen gibt es nicht, aber die Arbeitslosigkeit ist extrem hoch, auch bei jungen Menschen, was wirklich für viel Frustration und Unzufriedenheit im Land sorgt. Und Äthiopiens Bevölkerung wächst rasend schnell, weshalb vielen Menschen einfach die Perspektiven fehlen. Stattdessen kämpft das Land mit Armut, Korruption und den Folgen einer kommunistischen Vergangenheit. Und deshalb gibt's in den Industrieparks nur Dumpinglöhne. Ja, die Menschen vor Ort sind echt in einer ziemlich schlechten Position, in der sie nicht groß Ansprüche anmelden können. Masho Beritu sagt mir trotzdem, dass die ausländischen Investoren grundsätzlich erstmal eine gute Sache sind. The textile sector is in general good. Der Textilsektor ist generell gut für unser Land, auch dass es Jobs gibt. Aber wenn man sich die Arbeitsbedingungen anguckt, zum Beispiel die Löhne, die sind unglaublich niedrig, um die 1050 Birr, also im Monat gerade mal $35. Deshalb sagen wir zur Regierung, wir brauchen einen Mindestlohn. Okay, also $35 im Monat, das sind so knapp über 30 Euro bei uns, wahrscheinlich oft... Weiß nicht, Stundenlohn, da ist das der Monatslohn. Also wirklich krass. Wenn es jetzt um einen möglichen Mindestlohn in Äthiopien geht, was planen die da? Er meint, man sollte sich zumindest mal an der offiziellen Armutsgrenze orientieren. Laut Weltbank liegt die bei 1,70 Euro am Tag. Von der sind die meisten Arbeiter ein gutes Stück weg. Und das Leben kostet ja auch was. Wir müssen viele Kosten mit einbeziehen. Miete, Essen, Transport. Aber um es ganz klar zu sagen, wir fordern mehr als 2000 Birr. Und nebenbei, auch damit ist es schwierig, über die Runden zu kommen. Eine Wohnung in Hawassa kriegst du nicht unter 600 Birr im Monat. Ziehen wir vom Gehalt der Arbeiter mal Steuern, Rente und sowas ab, dann bleiben vielleicht 850 Birr. Wenn die Miete dann 600 kostet, dann müssen diese Menschen von 250 Birr leben. Wie? Wie bitte soll man davon leben? The remaining income is 250 Birr. So, how can they survive? Frederik, du bist irgendwie besser noch im Umrechnen. 250 Birr im Monat, wie viel sind das? Das sind weniger als 8 Euro für Essen, Trinken, Klamotten und klar, eben auch für Alltagsdinge wie Damenbinden oder Tampons. Sowas kostet eine Frau in Äthiopien im Monat höchstens 1-2 Euro. Eigentlich nichts, aber für manche Arbeiterinnen eben ein Viertel von dem, was sie zum Leben haben, überlegt man sich dann natürlich zweimal. Das kann man sich ja hier in Deutschland überhaupt nicht vorstellen, so zu leben. Mindestlohnforderung, sagt er, also 2000 Birr, das sind wie viel Euro? So ungefähr? Um die 60 Euro. Das ist ja jetzt auch wirklich so gerade oberhalb der Armutsgrenze, ne? Genau, und um zu verstehen, wie viel das eigentlich in einem Land wie Äthiopien ist, also wie man davon lebt und wie hart man dafür arbeiten muss, geht's für mich in den Norden des Landes nach Mekele. Wie weit ist das so voneinander entfernt? von Addis Abeba, was ja so im Zentrum des Landes liegt, sind es 13 Stunden Busfahrt, stilecht mit einem total überladenen Dach, auf dem auch lebende Ziegen zwischen Koffer gequetscht untergebracht sind. Genau so stelle ich mir das vor, wirklich. Ne? Also der Platz im und auf dem Bus ist wirklich maximal effektiv genutzt. Kein Zentimeter Sitz- oder Stehfläche ist mehr frei. Dazu lautes Gedudel aus dem Radio. Kurz vor Mekele sieht man dann am Stadtrand plötzlich eine Fabrik nach der nächsten. So, ich fahre jetzt hier gerade durch den Ort Queja durch, im Osten von Mekele. Und es ist wirklich unglaublich, wie hier zwischen relativ viel Armut immer wieder Industrieparks aus dem Boden schießen. Also wir sind schon bei Calcedonia vorbeigefahren, die machen da die Sous. Dann zwei, die gerade im Bau waren, da weiß ich gar nicht, was da jetzt entsteht. Jetzt fahren wir hier gerade bei H&M vorbei. Alles auf so engem Raum, also es ist wirklich neben Hawassa hier so das Textilproduktionsmekka. Und in diesem Mekka bist du jetzt angekommen und willst natürlich auch gerne mal hinter die Kulissen gucken. Genau, ist mein Plan. Ich will es erstmal ohne offizielle Erlaubnis und Termin probieren und spaziere einfach mal bei einer der Fabriken zum Eingang. Drinnen wird unter anderem für H&M produziert, aber ich werde schon am Eingangstor zum Gelände von Securities ziemlich unfreundlich vertrieben. Besucher sind da echt nicht gerne gesehen, keine Chance. Die Fabriken, muss man sagen, wirken zum Teil echt wie so Hochsicherheitsgefängnisse mit krassen Zäunen, Mauern und Kontrollen. Also du siehst eigentlich gar nichts von außen. Also zumindest hier komme ich nicht weiter, aber ich gucke mich mal ein bisschen in Mekele um und was mir auffällt, hier prallen echt Vergangenheit und Zukunft aufeinander. Die Vergangenheit sieht man im Zentrum, also ein wildes Treiben in den Gassen, Eselkarren, Straßenverkäufe, alte Häuser, äthiopisches Chaos eben. Außerhalb der City ist dann Zukunft angesagt. Riesige Industrieparks, manche älter, andere mega modern. Und auf der Straße treffe ich Ari Gavil. Er arbeitet als Tourguide in Mekele und hat dadurch auch den Wandel der letzten Jahre miterlebt. Früher waren hier zwei Fabriken, jetzt sind es viel mehr. Die haben alle so vor einem Jahr aufgemacht. Für die Stadt ist das gut, weil es hier viele Menschen gibt, die keine Arbeit haben. Sie haben sonst nichts. Also gehen sie dahin und arbeiten da. Aber sie sind nicht glücklich mit ihrem Gehalt. Die zahlen nur sehr wenig. Also haben die Arbeiter kein gutes Leben. Denn wenn du arm bist, dann ist doch deine Familie arm. Wenn du also nur 900 Birr im Monat bekommst, also knapp 27 Euro, dann ist das nichts. Du kannst dir keine Schuhe leisten, du kannst dir gar nichts leisten. Natürlich auch nicht studieren. Ich zum Beispiel zahle 1.100 Birr im Monat für meine Miete. Ein guter Freund von mir arbeitet in der Fabrik und er bekommt da das Gleiche. 1.100 Birr. Er hat also kein Geld für schöne Dinge. Die Arbeiter haben kein gutes Leben. Bei meiner letzten Stelle habe ich nur 750 Birr verdient, also gerade mal 23 Euro im Monat. Das ist einfach nicht genug zum Leben. Das reicht nicht fürs Wohnen, fürs Essen und fürs Busfahren. Allein die Miete ist so teuer, weshalb wir uns ein Zimmer teilen. Würde ich alleine wohnen wollen, dann müsste ich 3- oder 4-mal so viel verdienen. Ihr hört die 1Live-Reportage. Ich bin Jörn Beer. Fast Fashion ist heute unser Thema, also die Billigtextilproduktion. Und die boomt gerade in einem Land im Osten Afrikas. 1Live-Reporter Frederik Fleig nimmt uns mit in dieses Land und zwar nach Äthiopien. Da gibt's viele Industrieparks mit schlechten Arbeitsbedingungen und eben auch ziemlich schlechter Bezahlung. Frederik, wir haben es gerade schon gehört. Wer erzählt dir davon? Asfush Asafa, eine junge Frau, Anfang 20, die ich in der Stadt Hawassa im Süden von Äthiopien auf der Straße treffe. Sie ist Teil einer wirklich großen Menschentraube, ich würde mal schätzen so 200 Leute. Gemeinsam warten sie seit dem frühen Morgen vor den Toren des Hawassa Industrial Park. Sie wollen einen Job und wenn hier in der Region jobmäßig irgendwas geht, dann hier. Der Park ist nämlich der größte Textilindustriepark des Landes. Ah, okay, der größte. Also du hast schon gesagt, die sind alle riesig, diese Parks. Wenn das jetzt hier der größte ist, was heißt das? Also, dass der wirklich, wirklich riesig ist. Das Gelände ist 300 Hektar groß. Das sind 420 Fußballfelder. Und auf dieser Fläche produzieren 18 internationale Textilunternehmen Klamotten, von denen viele am Ende hier bei uns landen. Asfush Asafa, die junge Frau, die ich vom Parkeingang treffe, bewirbt sich übrigens nicht zum ersten Mal. Ich habe hier im Park schon mal gearbeitet, aber die Bezahlung war so schlecht, dass ich gekündigt habe. Arbeit und Geld standen überhaupt nicht im Verhältnis. Jetzt versuche ich mich wieder zu bewerben, aber für eine andere Firma im Park, eine, die besser zahlt. Besser als was beim letzten Mal? Umgerechnet 23 Euro im Monat, also weniger als 1 Euro am Tag. Damit kommt man selbst in Äthiopien nicht über die Runden, sagt sie. Ja, und das ist jetzt sehr wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein Job, den man als erfüllend und spaßig beschreiben würde. Nee, also Fließbandarbeit in den Fabriken ist wohl echt ein richtiger Knochenjob, von dem ich mir hier im Park ja auch selbst einen Eindruck verschaffen möchte. Dazu wartet am Eingangstor der Parkleiter Mr. Belay in seinem Jeep auf mich. Eine Führung innerhalb des Parks zu bekommen war, wie gesagt, ziemlich schwer. Eintrittskarte sind zum einen natürlich wieder meine Fake-Dokumente. Auf denen steht, dass du ein Investor aus Deutschland bist. Genau. Außerdem habe ich in meiner ersten Woche in Addis Abeba noch fleißig Leute connected, wichtige Leute und Visitenkarten gesammelt. Und womit ich Mr. Belay jetzt echt überzeugen kann, ich habe auf meinem Handy ein Selfie mit dem ehemaligen Chef der ganzen Industrieparks im Land. Was? Den habe ich durch einen wirklich totalen Zufall auf einer Hochzeit in meinen ersten Tagen in Addis Abeba kennengelernt. Selfie mit einem fetten Grinsen, Arm um ihn gelegt. Das Foto zeige ich jetzt und sage hier, übrigens guter Freund von mir. So und läuft das, schwupp, ja. Geht wirklich alles klar. Und das ist quasi der Türöffner. Du darfst wirklich rein. Erstmal telefoniert Mr. Belay jetzt mit 4-5 Leuten, seinen Chefs in Addis, aber auch mit den einzelnen Firmen. Nach jeder Menge hin und her steigen wir dann in seinen Jeep und fahren an der Schranke mit den Securities vorbei auf das Parkgelände. Now we have 20, wir haben 23.000 Mitarbeiter hier, der größte Park im Land. This is the biggest in Ethiopia. It's the biggest and is it more possible here or not? Our plan is der Plan ist 60.000, 6-0. 6-0? Yeah. Hier in Awassa? Yeah. Wow, it's big. Okay. We have 50. Ja, wir arbeiten mit zwei Schichten. Wir haben 52 Hallen, eben der größte Park. Das ist ja eine Fabrik für Jeansproduktion. But not Levi's. Another one. Levi's. Okay. Hello. Moment, das war jetzt schon der Name der vielleicht berühmtesten Jeansmarke der Welt, oder? Ja, genau. Aber auch Lee und Wrangler produzieren da. Alles eine Fabrik. Und wer, wie ich, das Bild im Kopf hat, düstere Halle, Arbeiter in kaputten Klamotten an alten Maschinen, der liegt wirklich falsch. Für mich erinnert die Halle beim Betreten eher an so eine Messeausstellung für Textiltechnik. Also alle Maschinen mega modern. Zum Beispiel war da so ein Laser, der dafür sorgt, dass aus einer neuen Jeans ohne Macken in wenigen Sekunden eine Jeans im perfekten Used-Look wird. Also Schrammen, Löcher, Verwaschungen, alles gelasert. Also keine so Horrorbilder wie bei dem Fabrikeinsturz in Bangladesch vor ein paar Jahren. Nee, die Halle ist riesig, Feuerlöscher an der Wand und dann wird da vom rohen Stoff übers Färben, Nähen bis zum Verpacken alles gemacht. In der nächsten Halle, sogar noch größer, gehen wir auf so eine Art Brücke, von wo wir über die gesamte Produktion der Firma PVH gucken können. Deren Vorortchef wir da auch treffen. PVH, also kann das sein, dass ich mich gar nicht bei Mode auskenne oder... Weil wer ist das? Noch nie gehört. Zu deren Marken gehören zum Beispiel Calvin Klein und Tommy Hilfiger. Und die Dimensionen der Halle sind echt gigantisch. Das also heißt? 3000 Menschen, 90% Frauen, nebeneinander in Reihen am Arbeiten. Um sie herum lauter Fließbänder, die kreuz und quer durch die Halle fahren. Und wenn eine Näherin mit einem Kleidungsstück fertig ist, dann geht über der so eine kleine rote Leuchte an und eine Box mit Stoffen am anderen Ende der Halle rast wirklich über so lauter Bänder wie im Supermarkt an der Kasse bis zu ihr. Dauert also nur ein paar Sekunden und sie hat wieder was zu tun. Wirklich mega modern das Ganze. Und auch mega stressig, ne? Immer eigentlich nur dann ein paar Sekunden Pause. Ja, also mal eben verschnaufen ist da nicht. Unter uns unterhalten sich auch drei Arbeiterinnen gerade, während sie Hemden nähen. Daraufhin gibt's vom Vorarbeiter von dieser Kommandobrücke aus direkt einen Anpfiff. Also schönes Arbeiten ist das nicht. Aber produktiv, sagen die Chefs wahrscheinlich. Nee, die sehen das anders. Es gibt halt immer den Vergleich mit der Produktion in Asien. Und laut PVH-Chef ist die Produktivität der äthiopischen Arbeiter deutlich schlechter, weshalb sie im letzten Jahr wirklich nur 3% ihrer Bestellungen pünktlich liefern konnten. Manche Fabrikleiter rasten da wohl auch heftig rum, beschimpfen die Leute, dass sie schneller arbeiten sollen. Führt dazu, dass der größte Teil der Arbeiter noch im ersten Jahr wieder kündigt, erzählt mir Mr. Belay. You know, they are from countryside. Ladies from countryside. Das sind junge Frauen vom Land. Sie kennen Fabriken und diese Arbeit hier gar nicht. 9 Stunden am Tag arbeiten, das ist total ungewohnt für sie, weshalb viele wieder gehen. Und dann ist da noch das Management. Gerade die asiatischen Firmen sind sehr autoritär. Das ist deine Aufgabe, stell keine Fragen, mach das. Das führt zu Spannungen. Äthiopier wollen wissen, warum sie etwas so oder so machen sollen. Du musst ihnen zuhören, sie anerkennen und ihnen auch entgegenkommen. You have to hear them, you have to recognize them, you have to approach them. Okay, viele sind schnell wieder weg, aber es gibt ja offensichtlich genug Interessierte, oder? Die aber immer ja auch erstmal wieder eingearbeitet werden müssen. Klar. Und das dauert, also entstehen auch wieder Kosten. Der PVH-Boss meint deshalb, wenn es nach ihm gehen würde, würde er die Löhne erhöhen, damit weniger Leute gehen. Ja, mach doch. Ist wohl nicht so einfach. Damit es nämlich nicht zu Arbeiterwanderungen innerhalb der Parks kommt, müssen alle Firmen in etwa das Gleiche zahlen und sich absprechen. Und der Großteil denkt gar nicht dran, freiwillig mehr zu zahlen. Deshalb wird in Awassa auch seit ein paar Wochen gestreikt. Höhere Löhne wären für den Parkleiter Mr. Belay aktuell auch falsch. We are now building many parks inside Ethiopia. Wir bauen gerade viele solcher Parks in Äthiopien. Hawassa war der erste. In naher Zukunft werden wir aber 30 oder 33 Parks haben. Und für all diese Parks brauchen wir ausländische Investoren. Wenn wir jetzt die Löhne erhöhen würden, dann kriegen wir keine Investoren in die neuen Parks. Wir haben extrem günstige Produktionsfaktoren. Löhne, Strom, das ist alles sehr, sehr günstig hier. Deswegen kommen mehr und mehr Investoren aus Asien hierher. Aktuell ist das fast wie eine Verlagerung aus Sri Lanka, Bangladesch und Indien. A shift from Asian countries to Ethiopia, like Sri Lanka, Bangladesh, India. Wir leben hier zu dritt und versuchen, möglichst alle Kosten zu teilen. Also die Miete, aber auch die Ausgaben für Lebensmittel und sowas, indem wir zusammen kochen. Günstiger kann man eigentlich nicht leben und trotzdem reicht das Geld oft nicht den ganzen Monat. Wir leihen uns dann etwas bei den Besitzern der Geschäfte und zahlen später. Mit dem Gehalt aus der Fabrik zu überleben, ist wirklich sehr schwierig. Wir hoffen, dass es irgendwann mehr wird. Ihr hört die 1Live-Reportage heute aus Äthiopien. Von dort kommen immer mehr von den Klamotten, die wir am Körper tragen. Die Textilindustrie da boomt und das anscheinend auf Kosten von Arbeiterinnen wie der, die wir da gerade gehört haben. 1Live-Reporter Frederik Fleig guckt sich in der Szene in Äthiopien um. Wer erzählt dir da mehr? Wir nennen sie mal Salah. Ich möchte auf keinen Fall, dass eine der Näherinnen durch meine Recherche vor Ort Probleme bekommt. Deshalb habe ich ihren Namen geändert. Dass in den Fabriken echt extrem wenig gezahlt wird, oft weniger als 1 Euro pro Tag, das haben mir ja viele Personen bestätigt. Was ich mich aber frage, klar, 1 Euro am Tag, das hört sich total wenig an, aber wie viel das ist und wie man davon in Äthiopien leben kann, das weiß ich nicht. Weshalb ich jetzt im Ort Chafe bin, nicht weit entfernt vom Hawassa Industrial Park. Und das ist der Ort, in dem sie lebt. Genau. Bevor ich sie aber treffe, mache ich einen kleinen Abstecher zum Dorfmarktplatz. Anhand der Preise von ganz normalen Lebensmitteln will ich mal gucken, wie viel 1 Euro Tageslohn in Äthiopien eigentlich so wert ist. Der Markt ist ziemlich überfüllt. Als weißer Touri und mit dem Mikro in der Hand bin ich natürlich gerade für die Kids höchst spannend. Weshalb mir so eine kleine Schar Kinder folgt, sorgt für noch ein bisschen mehr Gewusel. Onions? How much are the onions? 12 das Kilo. Potato? Die kosten 50 Birr. 1 Kilo Tomatoes? Die kosten 20 Birr, aber du zahlst mehr. And how much is one salad? Nur 1 Birr pro Salat. And what is this? Oil? How much is 1 liter? Der kostet 65. 1 kilogram of beef? 150 Birr. Okay. Amasakenalu. Das gefällt mir sehr gut. Du zahlst mehr. Genauso würde ich das auch machen, wenn ich die wäre und dich Europäer da stehen sehen würde. Okay, also zusammengefasst, Gemüse ist echt günstig. Du hast nach Zwiebeln, Kartoffeln, Tomaten, Salat gefragt. Aber 1 Kilo gehacktes, 150 Birr ist viel. Genau, das sind fast 5 Euro. Eine Näherin in der Fabrik muss also wirklich für 1 Kilo Hackfleisch 5 Tage arbeiten. Fleisch also ein richtiger Luxus, kann man sich entsprechend vorstellen. Wie sieht's jetzt mit Salah aus? Zu der gehst du jetzt. Genau, was sie eigentlich auch erst nicht möchte, dass ich zu ihr nach Hause gehe. Mein Übersetzer sagt, dass es ihr wohl so ein bisschen unangenehm ist, dass ich als ja reicher Europäer sehe, wie sie so lebt. Nachdem ich ihr aber erklärt habe, was das Ziel meiner Recherche ist, lädt sie uns dann doch zu sich ein. Was man überall eigentlich sieht, unfassbar viel Plastik, Plastikflaschen, kaputte Flipflops, Becher, Plastiktüten. Hier laufen Hühner rum, hier steht eine Kuh angebunden. Hallo! Wir gehen jetzt hier in die Wohnung von ihr rein. Und du beschreibst bitte weiter. Also erstmal wohnt sie nicht allein, sondern zusammen mit 2 anderen Näherinnen aus der Fabrik. Und zwar in einer wirklich sehr kleinen Lehmhütte. Ein Raum, ich würde mal schätzen, so die Hälfte von meinem WG-Zimmer hier in Köln. Also wahrscheinlich so 10 Quadratmeter. Auf denen leben die 3. Eine Glühbirne an der Decke, 2 Matratzen, die sie sich zu dritt teilen. Eine kleine Kochstelle und wirklich ihr ganzes Hab und Gut, das lagern sie in Plastiktüten statt Möbeln. Okay, lass uns doch mal den Vergleich starten. Also in deinem WG-Zimmer hast du gesagt, in Köln, du lebst vermutlich allein in deinem WG-Zimmer. 20 Quadratmeter kosten? 450. 450. Sie zahlt? Umgerechnet 15 Euro im Monat. Ist natürlich viel weniger, was aber mehr als die Hälfte ihres Gehalts ist. Die Lösung deshalb fast aller Textilarbeiter, so eine Art ja auch WG, die einzige Möglichkeit, finanziell über die Runden zu kommen. Und das, obwohl sie 6 Tage die Woche arbeiten und das im Schichtdienst. Pro Arbeitstag kommt Zala so auf 1,16 Euro pro Tag, für sie viel zu wenig. Das Gehalt ist unter den Arbeitern oft Thema. Es ist auf keinen Fall genug, was wir bekommen, weil es in keinem Verhältnis zur Arbeit steht, die wir machen. Ich stehe 8 Stunden lang an einer Stelle und nähe, und zwar viel. 600 T-Shirts schaffe ich pro Tag. Es ist also sehr viel Arbeit, aber nur sehr wenig Geld. Das ist nicht fair. 8 Stunden im Stehen arbeiten, dafür 1,16 Euro kriegen und währenddessen 600 T-Shirts pro Tag produzieren? Ja, also ist eine unfassbare Menge, und das ist ja angeblich nicht produktiv genug. Ich frage sie auch, was für sie denn ein gerechter Lohn wäre. Umgerechnet 2,50 Euro pro Tag, meint sie, wären okay. Was natürlich immer noch unglaublich wenig ist, aber wenn sie gerecht finden würde, 15 Euro, das wäre ja noch utopischer. Ja, ne? Dann würde ich auch tiefer stapeln. Ja, voll. Trotzdem passiert da aktuell echt wenig. Wir haben ja schon gehört, warum nicht mehr gezahlt wird. Die Regierung hat Angst, dass dann die Investoren wegbleiben, aber auch von den Unternehmen kommt nichts. Obwohl so eine Erhöhung der Löhne für die echt keinen großen Unterschied machen würde. Das haben ja auch leitende Angestellte in den Fabriken bestätigt. Und klar, für Arbeiterinnen wie Zala würde nur 1 Euro mehr am Tag schon einen ganz anderen Lebensstandard bedeuten. Sowas wie fließendes Wasser hat sie aktuell zum Beispiel nicht. So, wir gehen mal raus aus der Hütte. Okay, jetzt haben wir hier. Okay, that's the water. Trinkwasser müssen wir in Flaschen kaufen. Fürs Waschen und Kochen nehmen wir das hier. Okay, ich sehe das jetzt gerade. Hier liegt einfach ein Autoreifen mit einem Stück Wellblech drauf. Und wenn man das Wellblech wegmacht, dann sieht man hier einen ziemlich tiefen Brunnen. Das ist also das Wasser zum Waschen. Okay, und for toilet? Die ist da vorne. Okay. Und jetzt klettern wir durch den Zaun an einem Wellblech vorbei und gehen jetzt hier, glaube ich, ja so in so einen kleinen Bananenwald. Hier sind ganz, ganz viele Bananenpflanzen. Ja. Wenn ich hier bin, nutze ich diese Toilette. Hier sieht man jetzt einfach, das ist so ein klassisches Plumpsklo. Ich glaube, man muss gucken, dass man nicht reinfällt. Und sie meinte auch gerade, sie geht sonst auch immer bei der Arbeit auf Toilette. Was ich mich jetzt frage, ist, gibt es wirklich keine Alternativen für Arbeiterinnen wie Sie? Nee, ist super schwierig. Sie meint zu mir, dass sie vielleicht noch irgendwo als Putzhilfe einen Job bekommen könnte. Aber das war es dann auch. Und natürlich gibt es auch noch andere Jobs. Ich habe zum Beispiel mal einen meiner Tuk-Tuk-Fahrer gefragt, was er so verdient. Er meinte zwischen 300 und 450 Euro im Monat. Also mal eben das 20-fache von ihr. Das Ding nur, für viele Jobs brauchst du Startkapital. Das sie natürlich nicht hat. Genau, über andere Jobs nachzudenken ist für Zala deshalb auch eher Träumerei. Sie macht das Beste aus ihrer Situation und nimmt wirklich ihr Leben so, wie es ist. Für mich ja auch so von der Generation Selbstverwirklichung, Spaß bei der Arbeit, ist das echt unglaublich beeindruckend, gerade weil sie auch noch so jung ist. Ich frühstücke auch auf der Arbeit, so spare ich Geld. Um 5 Uhr morgens fange ich in der Fabrik an zu arbeiten. Um 10 Uhr gibt es dann eine Kleinigkeit zu essen. Für Pausen ist nicht viel Zeit, denn wenn wir mit den T-Shirts nicht fertig werden, dann werden unsere Vorgesetzten sehr wütend und schreien uns an. Schlimmer ist aber, dass der Bus dann ohne uns zurück ins Dorf fährt. Ich muss dann den ganzen Weg bis hierher zu Fuß gehen. 1 Stunde brauche ich dafür. Das ist eine türkische Fabrik. Ja, genau, aus der Türkei. Das Abwasser kommt von denen. Sieh dir die Farbe an, knallrot, aber das wechselt. Manchmal ist es auch grün oder gelb oder blau. Riech mal, das ist giftig. Guck dir unser Gemüse an, das geht kaputt. Und die Regierung macht nichts dagegen. Denen ist das egal. Guck hier, meine Hände und Füße. Die Haut ist ganz verätzt durch das Wasser. Meine Beine auch. Komm heute Abend um 7 wieder. Dann ist das Wasser gelb und grün. Du siehst es selber, die Chemie und das Gift aus der Fabrik, das läuft hier einfach in die Natur, auf unsere Felder. Wisst ihr, wie die Klamotten hergestellt werden, die ihr gerade anhabt? Ihr hört die 1Live-Reportage und wir schauen heute mal, wie das in Äthiopien so abläuft. Da boomt die Textilindustrie und viele große internationale Marken lassen da ihre Klamotten herstellen. 1Live-Reporter Frederik Fleig guckt sich für uns die Produktionsbedingungen vor Ort an. Wo bist du da jetzt genau? Wir stehen vor einer etwas kleineren Textilfabrik in Addis Abeba, in der auch schon deutsche Auftraggeber wie Kick und Lidl produziert haben. Neben den modernen Industrieparks mit wirklich zehntausenden Arbeitern gibt es in Äthiopien nämlich auch viele Fabriken mit nur ein paar hundert oder ein paar tausend Mitarbeitern. So wie die hier, und dass die hier eine der älteren Fabriken ist, sieht man an dem fetten Metallrohr, aus dem eine stinkend rote Flüssigkeit hier in den kleinen Bach fließt. Ja, das klingt alles irgendwie ziemlich eklig und auch ziemlich giftig. Wenn ich das richtig verstanden habe, läuft dieses Flüsschen wirklich direkt entlang an dem Feld, auf dem die Bauern ihr Gemüse anbauen? Genau, die bunte Brühe läuft gerade mal so einen Meter an ihrem Feld vorbei. Laut Betreiber der Fabrik ist aber gerade eine Filteranlage im Bau, weil es Stress mit der Regierung gibt. Immerhin scheint sich da was zu tun, Filteranlage, aber heißt auch, also die Standards der Fabriken sind da jetzt noch nicht so einheitlich. Ja, das ist ein altes Problem der Branche, liegt vor allem daran, dass die Unternehmen zu große Aufträge annehmen und dann Teile der Bestellung an andere Unternehmen weitergeben und die machen dann natürlich wieder das Gleiche, weshalb am Ende keiner mehr so wirklich weiß, wo das T-Shirt nun wirklich produziert worden ist. Und die Gefahr droht jetzt in Äthiopien auch. Ja, schon. Also das Land und die Branche stecken da noch in der Frühphase. Es entscheidet sich also jetzt, ob sich Fehler anderer Länder wiederholen. Ich frage in Addis Abeba auch Ulrich Plein von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit nach seiner Einschätzung. Er lebt schon lange in Äthiopien, ist einerseits beeindruckt von der aktuellen Entwicklung, sieht das Land aber auch an einem Scheideweg. Im Moment liegt der Export der Textilindustrie bei etwas unter 100 Millionen Dollar pro Jahr. Und Äthiopien hat den Plan, innerhalb der nächsten 3 Jahre auf 1 Milliarde zu kommen und dann weitere 5 Jahre auf 3 Milliarden. Wenn das passiert, heißt das, der Sektor wächst rasant schnell. Und da, wo wir können, möchten wir gerne dazu beitragen, dass so eine Entwicklung durchaus stattfinden soll, aber eben unter Einhaltung der Umwelt- und Sozialstandards. Okay, also auch wenn die großen neuen Fabriken dann keine bunten Flüsschen mehr produzieren, Sozialstandards und faire Bezahlung davon sind ja nun wirklich weit entfernt mit unter 20 Cent Stundenlohn. Ja, gerade wenn man bedenkt, dass beim Endpreis von einem T-Shirt oder einer Jeans meistens wirklich gerade mal 1% der Kosten für die Näher drauf gehen, wäre also wirklich kein Ding, den Menschen etwas mehr zu zahlen. Machen die Unternehmen aber nicht, obwohl es wirklich die ganz Großen sind, die in Äthiopien produzieren. Also ob jetzt Tommy Hilfiger, H&M, Calzedonia oder auch Chibo und viele andere, weshalb ich die Firmen nach meiner Rückkehr auch kontaktiert habe. Hast du wirklich eine Antwort gekriegt darauf, warum sie den Arbeitern nur so extrem wenig zahlen? Ja, von H&M, Aldi und Lidl, vom Rest kam nichts. Die geantwortet haben, haben natürlich darauf hingewiesen, dass sie Mitglied verschiedener Initiativen sind, die Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessern sollen. Wenn es aber konkret um die Löhne geht, dann heißt es, naja, wir produzieren ja nicht wirklich selbst in solchen Ländern, sondern das machen unsere Zulieferer und die sollen sich an örtlichen Mindestlöhnen orientieren. Jo. Schön die Verantwortung ein bisschen wegschieben, denn in Äthiopien gibt's ja gar keinen Mindestlohn, ne? Genau, und mit dafür zu sorgen, dass ein Mindestlohn eingeführt wird, da sehen sich die Firmen nicht in der Verantwortung und sagen, ja, das ist Sache der Regierung. Das Gute aber, laut Ethiopian Investment Commission wird ein möglicher Mindestlohn gerade diskutiert. 50 bis 70 Euro pro Monat sind da im Gespräch, was für die Arbeiter echt eine Menge ausmachen würde. Ja, ist ja fast das Doppelte, ne, muss man sagen. Gibt's denn schon konkrete Pläne, wann das eingeführt werden soll? Nee. Und ich sehe das inzwischen auch so ein bisschen differenzierter, denn klar sind aktuell noch eine ganze Menge riesiger Industrieparks im Bau. Also erhöht man da jetzt schon die Löhne, dann bleiben viele Investoren in Asien, was für Äthiopien bedeuten würde, keine neuen Arbeitsplätze, kein Aufschwung. Aber ich finde, was trotzdem bisher so rausgekommen ist bei deiner Recherche, dass dieser Textilboom schon trotz der miesen Löhne eine gute Entwicklung für das Land sein kann. Ja, total. Also allein sowas wie Infrastruktur, Strom und Wasserversorgung oder auch die Jobs selber, das bietet alles Chancen. Die Jobs sorgen ja im besten Fall für ein geregeltes Einkommen der Familien. Die Kinder können zur Schule gehen. Es gibt ein gesünderes Bevölkerungswachstum und auch die Rolle der Frau verändert sich ja. Inwiefern? Naja, in vielen Entwicklungsländern gibt es ja noch sehr festgefahrene Rollenverteilungen zwischen Männern und Frauen. Dazu viel zu wenig Gleichberechtigung. Frauen arbeiten normalerweise nicht und können daher auch nicht wirklich unabhängig sein. Ulrich Plein glaubt, dass die Textilbranche da einen positiven Einfluss haben kann. Ja, in der Tat sehe ich das auch als eine Chance, dass eine Frau, die, auch wenn sie nur eine sehr geringe Schulbildung hat und keine berufliche Ausbildung hat, jetzt einen Arbeitsplatz bekommt, mit dem sie zum Familieneinkommen beiträgt, aber darüber hinaus dann eben auch Perspektiven für eine eigene Karriereentwicklung bekommen kann. Okay, Frederik, lass uns mal zusammenfassen. Fast Fashion in Äthiopien, das ist nicht nur schlecht, es könnte dem Land was bringen, aber aktuell sind es leider wie so oft die Schwächsten, denen es eigentlich noch gar nichts bringt. Also wenn man davon absieht, dass sie jetzt dann einen Job haben, aber wie das alles so abläuft, ist ja wirklich nicht so toll. Was muss denn passieren, damit man jetzt mal bei uns im Laden Klamotten made in Ethiopia mit gutem Gewissen kaufen kann? Dafür braucht es auf jeden Fall vor Ort Gewerkschaften. Die gibt es gerade in Äthiopien noch viel zu wenig. Für viele der einzige Ausweg Streiks. Letztes Jahr wurden viele Streiks mit Polizeigewalt niedergeschlagen. Und auch aktuell gibt es Proteste in vielen der Parks. Gewerkschaften wären da als Vermittler total wichtig. Denn klar, Ziel muss es einfach sein, dass es Löhne gibt, die zumindest so hoch sind, dass man in Äthiopien davon leben kann. Was kann ich denn als Käufer, als Konsument da machen? Also wäre es konsequent zu sagen, okay, ich kaufe jetzt nichts mehr, was in Bangladesch oder in Äthiopien hergestellt wird? Ist schwierig. Also ein Boykott bringt nichts. Erstmal kann man nicht pauschal sagen, Äthiopien ist jetzt besser als Bangladesch oder schlechter als Vietnam oder sonst was. Das hängt immer von den Unternehmen ab. Und Produkte aus solchen Ländern gar nicht mehr zu kaufen, wäre eher der falsche Weg, weil die Menschen dort eben ja auch von ihren Jobs abhängig sind, so schlecht sie auch bezahlt sind. Aber wir hier können schon unsere Macht als Konsumenten nutzen und einfordern, dass keine Menschen für unsere Klamotten ausgebeutet werden. Was wir aber ja eher unterstützen, wenn wir T-Shirts für 3,99 kaufen. Ja, stimmt. Das Ding ist nur, wenn man jetzt statt einem 8 Euro H&M-T-Shirt eins für 30 Euro von Calvin Klein oder Tommy Hilfiger kauft, dann heißt das nicht, dass die Näherin mehr verdient hat, außer es steht jetzt irgendwie Fair Trade drauf. Was aber andersrum klar sein muss, wer ein T-Shirt für 6 bis 7 Euro kauft oder eine Jeans für 19, dem muss klar sein, dass dafür Menschen ausgebeutet wurden. Das ist ganz klar. Aber wenn ich jetzt wirklich was machen will, ne, wie kann ich meine Macht, die ich als Konsument ja durchaus habe, irgendwie einsetzen? Du kannst mehr Transparenz einfordern, also ob jetzt im Laden oder ganz easy über Social Media. Also eben fragen, wie wurde denn das, was ich hier am Körper trage, eigentlich produziert? Ich glaube, je mehr wir wissen wollen, wie unsere Produkte hergestellt wurden, desto mehr sind auch die Unternehmen unter Druck, dass die Bedingungen okay sind. Und ich glaube, das wäre ein total wichtiger Trend, der, glaube oder hoffe ich, auch langsam entsteht. Also hin zu Konsum einfach mit weniger schlechtem Gewissen. Oder ob jetzt auch beim Fleisch, wie hat das Tier eigentlich gelebt oder übertragen auf unsere Klamotten, woher kommt mein T-Shirt und wie ging es eigentlich dem Menschen, der das für mich gemacht hat? Das ist echt gar nicht so einfach, ne? Wir haben vorhin auch nochmal drüber gesprochen, wie man da das Richtige tut, wenn man das gerne möchte. Es gibt ja auch nachhaltige Mode, die unter fairen Bedingungen hergestellt wird. Die sieht übrigens auch längst nicht mehr so uncool oder öko aus oder ist auch nicht zwingend immer super teuer. Da hat sich schon einiges getan in den letzten Jahren, besonders was Online-Shops angeht. Vielleicht habt ihr ja Bock, euch da mal zu informieren. Das war die 1Live-Reportage Fast Fashion, nächster Halt Äthiopien von Frederik Fleig. Bei eurem Podcast-Anbieter gibt es noch mehr von uns, zum Beispiel unsere 1Live-Reportagen zu Kreuzen am Straßenrand oder zu sexueller Gewalt in Sportvereinen. Ich bin Jörn Beer. Danke fürs Zuhören. Ciao.